Sie hören zwei Fragen. Welche Antwort passt? A oder B? Wiederholen Sie die korrekte Variante nach dem Signal. Sie müssen immer wieder den gleichen Betrag überweisen. Was machen Sie? A. Ich richte einen Dauerauftrag ein. B. Ich überziehe mein Konto. A. Ich richte einen Dauerauftrag ein. Was tragen Sie in das Feld Verwendungszweck ein? A. Den BIC. B. Zum Beispiel die Rechnungsnummer und die Kundennummer. B. Zum Beispiel die Rechnungsnummer und die Kundennummer.